Anrede an ein neugeborenes Kind. Hörten Sie, hörten Sie, wie es schrie. Es weiß noch nicht, was sein erwartet, wenn es zum großen Lebenslauf startet. Doch sein Signal, dass es geboren sei, das ist der Schrei. Still, still, mein Kind. Das Erste, was du lernen musst, sei dir bewusst. Du bist auf dieser Erde nicht allein. So wichtig du dir scheinst, so kläglich du auch weinst. Es sind noch andere da, die noch viel lauter schreien. Hörten Sie, hörten Sie, wie es schrie. Es ahnt noch nicht, was seiner hart auf Erden. Es kann Minister, Doktor, Seemann werden. Doch sein Beweis, dass es geboren sei, das ist der Schrei. Still, still, mein Kind. Das Zweite, was du lernen musst, sei dir bewusst. Das ist der Name, den sie dir verleihen. Die ganze Umwelt passt, ob du geliebt, verhasst. Was du auch tust, sie werden deinen Namen schreien. Schrei, schrei, mein Kind! Ja, schrei aus Leibeskräften nur, das sei dein Schwur, dass du dir gleich dein Schicksal mitbestimmst. Wenn alles schreit, steh nicht beiseit, dass du den Platz, der dir zukommt, im Sturme nimmst.